Meine Damen und Herren, wenn es um Fragen der Moral geht, dann müssen wir uns vergewissern, dass es immer um einen Widerspruch geht zwischen Sein und Sollen. Wenn dieser Widerspruch aufgehoben ist, dann ist praktisch auch das, was wir tun sollen, aufgehoben in dem, was die anderen verlangen. Diese Unaufhebbarkeit des Widerspruchs zwischen Sein und Sollen bezeichnet ja jene Utopie, in dem sichtbar wird, wie das menschliche Leben aussehen soll, wie die Gesellschaft aussehen soll, wie das gemeinschaftliche, die gemeinschaftlichen Beziehungen der Menschen untereinander aussehen soll. Also es geht immer über das Bestehende hinaus. Deshalb ist das Bestehende nie Argument für ein Sollen. Es ist also nie in der Moralphilosophie die Frage gestellt, ob ich so handeln kann und ob der Spielraum, den ich habe, mir günstig ist oder nicht. Sondern es ist immer mit einer Pflicht verknüpft, handle so, als ob es gar keine Gegenstände und Widerstände gäbe, als ob du es durchsetzen könntest. Das ist der eine Punkt, der zu klären ist. Und der zweite Punkt ist, dass jede moralphilosophische Weltauffassung, die dann in Philosophien formuliert wird, ihre bestimmenden geschichtlichen Erfahrungen hat als Hintergrund. Ihre großen geschichtlichen Ereignisse. Das heißt, obwohl das Sollen und Moralphilosophie sich gegen die Erfahrung wendet, ist das, was in diese moralphilosophischen Vorstellungen eingeht, immer doch auch nur verständlich auf einem geschichtlichen Hintergrund, mit dem wir es zu tun haben. Die Ethik des Aristoteles ist nur verständlich, wenn man einen Begriff von der Polis hat. Und die Ethik der Römischen Republik, also bis zu Caesar, bis zu 44, 50 vor, ist nur verständlich, wenn man begreift, dass in Rom die öffentlichen Tugenden gleichsam geprägt sind durch den Stand der Ritter oder des Patriziats, das heißt derjenigen, die diese römische Republik tragen und die dann selbstverständlich ihre spezifischen Karrieren im politischen Gemeinwesen machen. Selbstverständlich die Karrieren vom Ädil, Prätor, Konsul, dann Senatsmitglied. Jedes junge Mitglied dieser patrizischen Gesellschaft wächst in eine bestimmte Tugend, in einen bestimmten Tugendzusammenhang auf, einen öffentlichen Tugendzusammenhang, einen Sittenzusammenhang. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass dieses Wort Moos, also Sitte, nicht bis es also sich verändert in der modernen Gesellschaft zu einem eher innerlichen Bestandteil, was wir als Moralität bezeichnen. Aber immer ist es auch das, was von der Wirklichkeit in Frage gestellt wird, was solche ethischen Konstruktionen und solche ethischen Begriffe herausfordert. Also es ist nicht die völlig intakte Polis, um die es Aristoteles geht, sondern die bedrohte, die gefährdete. Zum Teil schon die, die im Übergang zum hellenistischen Weltreich Alexanders ist, also die schon nicht mehr diese alte Form hat. Das Bedrohte wird noch einmal in Tugend und Moral umgesetzt. Also nicht nur das Gewollte, sondern auch das Bedrohte ist Grundlage eines Erfahrungszusammenhangs für die Bildung solcher Moralkodizes. Und Sie haben, wenn Sie von Aristoteles ausgehen, der Moral bestimmt als eine Mitte, als eine Tugend der Mitte, und also der griechische Begriff Mesotes, also Mitte, Meso, Mesotes, Mitte, ist es der Versuch, durch solche Tugenden die Stabilität des Gemeinwesens zu erhalten und zu begründen. Deshalb ist Aristoteles auch der erste Philosoph einer empirischen Verfassungslehre. Er hat die Verfassung der damaligen Welt alle studiert unter dem Gesichtspunkt ihrer Haltbarkeit. Also ob sie geeignet sind, ein Gemeinwesen auf Dauer zu stellen. Und sieht, dass nur die Verfassung, in der es eine Form der ausgleichenden Gerechtigkeit gibt, also die Reichen nicht zu reich sind und die Armen nicht zu arm, oder möglichst wenig Reiche und möglichst wenig Arme. Man kann heute sagen, eine mittelständische Gesellschaft ist die stabilste für eine Verfassung der Politie, was wir heute unter Demokratie verstehen würden. Demokratie ist bei ihm nicht das, was wir heute unter Demokratie verstehen. Volksherrschaft ist für ihn auch eine gefährdete Verfassung, weil Volksherrschaft bedeutet für Aristoteles, dass sich allmählich eine Tyrannis herausbildet. Also einer, der die Unzufriedenheit des Volkes organisiert und zum Tyrannen sich aufwirft. Aber auch nicht Oligarchie, auch nicht Aristokratie, die Geburtsadligen sind, die ein solches Gemeinwesen stabil halten, sondern Eigenschaften in der Mitte, eben Tapferkeit als Beispiel genommen, ist die Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Es organisiert die eigentlichen Energien, die dem zugrunde liegen. Also die Triebenergien des Menschen, wenn er von solchen öffentlichen Tugenden spricht. Aber der Hintergrund ist in der Tat eine Polisgesellschaft, die schon im Übergang begriffen ist, die ein unübersichtliches Weltreich erzeugt, die keine Stadtstaatenkonstruktion mehr, keine Stadtstaatenstabilität mehr hat. Und wenn Sie einen großen Sprung machen in die Neuzeit, dann haben Sie in der Philosophie, auch in der Moralphilosophie von Kant, ein bestimmendes Ereignis, was zweifellos seine Vorgänger hatte in der französischen Aufklärung, das bestimmend ist für die kantische Moral- und Rechtsphilosophie, die Französische Revolution, die Erfahrung dieser Revolution und dieses revolutionären Umbruchs. Was ist da geschehen in der Französischen Revolution? Ein Volk befreit sich. Nicht Aristokraten oder Gebildete, sondern ein ganzes Volk wacht auf und übt Herrschaft aus über andere. Und daran möchte ich ansetzen, um dann die bestimmenden Erfahrungen der Frankfurter Schule in Bezug auf den Moralzusammenhang zu erörtern. Aber ich möchte hier, weil es doch exemplarisch ist bei Kant im Streit der Fakultäten, im Teil über den Streit mit der juristischen Fakultät, stellt er sich die Frage, es muss doch irgendeine Erfahrung im Menschenschlecht vorkommen, die als Begebenheit auf eine Beschaffenheit und ein Vermögen desselben hinweist, Ursache von dem Fortrücken desselben zum Besseren zu sein. Er stellt sich die Frage, wo kann man eigentlich aus der Wirklichkeit entnehmen, dass es doch so etwas wie eine Besserung der Menschen gibt? Es ist unbefriedigend zu sehen, dass das nicht vorankommt. Und viele behaupten doch auch, Progrès, Fortschritt, die ganzen Aufklärer sind daran orientiert, nicht, dass es so etwas wie Fortschritt gibt. Woran kann man das sehen? Man kann das behaupten, aber wie kann man das sehen? Also Ursache von dem Fortrücken desselben zum Besseren. Und da dieses die Tat eines mit Freiheit begabten Wesens sein soll, mit Freiheit begabten Urheber desselben zu sein, Urheber der Entwicklung zum moralisch Besseren, heißt es im Grunde, zum moralisch Besseren. Aus einer gegebenen Ursache aber lässt sich eine Begebenheit als Wirkung vorhersagen, wenn sich die Umstände ereignen, welche dazu mitwirkend sind. Dass diese letztere sich aber irgendeinmal ereignen müssen kann, wie beim Kalkül der Wahrscheinlichkeit im Spiel, wohl im Allgemeinen vorhergesagt, aber nicht bestimmt werden, ob es sich in meinem Leben zutragen und ich die Erfahrung davon haben werde, die jene Vorhersagung bestätigte. Also muss eine Begebenheit nachgesucht werden, welche auf das Dasein einer solchen Ursache, welche auf das Dasein, also von den Erscheinungen zu den Ursachen, von den Wirkungen zu den Ursachen, einer solchen Ursache und auch auf den Akt ihrer Kausalität im Menschengeschlecht unbestimmt in Ansehung der Zeit hinweise und die auf das Fortschreiten zum Besseren als unausbleibliche Folge schließen ließe, welcher Schluss dann auch auf die Geschichte der vergangenen Zeit und so weiter sich auswirkt. Also zunächst einmal sagt er, wo immer eine Besserung des Moralischen erfolgt und erfolgen kann, muss Freiheit im Spiel sein. Freiheit ist die Ratio Essendi der Moral. Das heißt, eine freie Entscheidung, eine Kausalität aus Freiheit. Es müssen Entscheidungen sein, die nicht aus der Naturkausalität abzuleiten sind, die auf ein solches Bessern hinweisen. Und er sagt, welcher Schluss dann auch auf die Geschichte der vergangenen Zeit, dass es immer Fortschritt gewesen sei, ausgedehnt werden könnte, doch so, dass jene Begebenheit nicht als Ursache des Letzteren, sondern nur als ein Geschichtszeichen, als ein hindeutendes Geschichtszeichen, Signum, Rememorativum, Demonstrativum, Prognostikon angesehen werden müsse und so die Tendenz des menschlichen Geschlechts im Ganzen, das heißt nicht nach den Individuen betrachtet, denn das würde eine nicht zu beendigende Aufzählung und Berechnung abgeben, sondern wie es in Völkerschaften und Staaten geteilt auf Erden angetroffene beweisen könne. Sie haben hier also eine ciceronische Sprache in großen Blöcken und Perioden. Er will sagen, es muss eine Begebenheit in der Geschichte sein, die nicht beweist, dass die Menschen im Fortschreiten des Moralischen begriffen sind, sondern die als Geschichtszeichen, als bloßes Zeichen, als Signum betrachtet, auf die moralische Ursache einer möglichen Besserung hinweisen. Eine sehr indirekte Argumentation, denn er will auf eine kollektive Besserung hinaus, nicht auf die individuelle. Die individuelle ist für ihn kein Problem, weil er sagt, also der Umfang der Moralität im Individuum bleibt konstant. Man kann nicht sagen, dass das ein Individuum immer moralischer wird in der Quantität, sondern die moralische Handlung hat, einzelne moralische Handlung hat ihre eigene Qualität. Der Mensch wird nicht dadurch moralischer, dass er also 4 moralische Handlungen begeht und 5 unmoralische. Und jetzt sich die Proportion verändert. Statt 5 unmoralischen sind es jetzt meinetwegen 6 moralische. Das ist eine Kasuistik, die geht nicht. Sondern jede Handlung hat ihren eigenen moralischen Grund. Und der ist entscheidend für die Qualität. Aber hier geht es um das Fortschreiten im gesellschaftlich-kollektiven Sinne. Und er sagt jetzt, diese Begebenheit, dieses Geschichtszeichen, dieses geschichtliche Ereignis besteht nicht etwa in wichtigen, von Menschen verrichteten Taten oder Untaten, wodurch was groß war unter Menschen klein oder was klein war groß gemacht wird. Und wie gleich als durch Zauberei alte glänzende Staatsgebäude verschwinden und andere an deren Stadt wie aus den Tiefen der Erde herkommen. Nein, nichts von alledem. Nichts von alledem. Also nichts von diesen wirklichen Ereignissen. Es ist bloß die Denkungsart der Zuschauer, welche sich bei diesem Spiele großer Umwandlungen öffentlich verrät. Und eine so allgemeine und doch uneigennützige Teilnehmung der Spielenden auf einer Seite gegen die auf der anderen, selbst mit Gefahr, diese Parteilichkeit könne ihnen sehr nachteilig werden, dennoch laut werden lässt. So aber der Allgemeinheit wegen einen Charakter des Menschengeschlechts im Ganzen und zugleich der Uneigennützigkeit wegen einen moralischen Charakter desselben, wenigstens in der Anlage, beweist, der das Fortschreiten zum Besseren nicht alleine hoffen lässt, sondern selbst schon ein solcher ist, soweit das Vermögen desselben für jetzt zureicht. Nun, kurz gesagt, will er damit ausdrücken, dass es nicht die Ereignisse sind, nicht die, die in diesen Ereignissen einbegriffen sind, die Hinweise geben auf ihre eigene moralische Anlage zum Besseren, sondern die Zuschauer, die nicht beteiligt sind, also kein unmittelbares Interesse daran haben, aber sich öffentlich identifizieren mit dem Ereignis, dass die die Eigentlichen sind, die die moralische Anlage repräsentieren. Die Gefahren eingehen, ohne dass es ihnen nützlich ist. Also sie haben hier wiederum die moralische Qualität des Sollens besteht vor allen Dingen darin, gerade wenn Widerstände da sind, so zu handeln und nicht, wenn es auf der Linie des geringsten Widerstandes ist. Auch hier diejenigen, die die Ereignisse, dieses Geschichtszeichen beobachten, und sich öffentlich verraten. Natürlich hat er konkrete Menschen im Auge, wenn er das schreibt, nämlich die Sympathisanten der Französischen Revolution. Die Sympathisanten der Revolution verweisen auf die moralische Anlage des Menschengeschlechts, nicht die Revolutionäre. Denn bei den Revolutionären sind vielfache empirische Interessen im Spiel, was die da alles wollen und wie sie Macht ausüben, wie sie Macht genießen, wie sie auch mit den Köpfen so freigebig umgehen. Alles das ist für Kant dubios und unter moralischen Kategorien des Fortschritts nicht zu fassen. Aber es stellt sich die Frage, warum erregt das so viele Menschen? Und man muss sich vorstellen, dass dieses Europa durch die Französische Revolution nicht nur die Intellektuellen erregt ist. Ein Erregungszustand, der nicht nur die Kopfarbeiter betrifft, die Philosophen, alle Philosophen, kann man sagen, sondern auch einfache Menschen, die hier etwas wahrnehmen, was mit ihnen zu tun hat, was sie vielleicht wünschen, was sie auch befürchten, jedenfalls was sie nicht unberührt lässt. Da meint Kant, da ist irgendetwas angestoßen in den Menschen, was über die bloßen Verhältnisse, in denen sie leben, hinausgeht, was sie nicht mehr gleichgültig hält. Was ist das? Die Revolution eines geistreichen Volkes, sagt er, wie wir in unseren Tagen haben vor sich gehen sehen, die wir, mag gelingen oder scheitern. Die Revolution eines geistreichen Volkes. Sie mag mit Elend und Gräueltaten dermaßen angefüllt sein, dass ein wohldenkender Mensch sie, wenn er sie zum zweiten Male unternehmend glücklich auszuführen hoffen könnte, doch das Experiment auf solche Kosten zu machen nie beschließen würde. Diese Revolution, sage ich, findet doch in den Gemütern aller Zuschauer, also derjenigen, die das betrachten, das aufnehmen, das wahrnehmen, Gemütern aller Zuschauer, die nicht selbst in diesem Spiele mit verwickelt sind, eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiasmus grenzt und deren Äußerung selbst mit Gefahr verbunden war, die also keine andere als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann. Er sagt, wer das wahrnimmt, muss so etwas wie einen Menschheitsbegriff in sich spüren, als Anlage, als etwas, was mehr und anders sein soll als die Verhältnisse, in denen ich lebe. Der Menschheitstraum, den er in der Moralphilosophie als einen wesentlichen Punkt der Orientierung des moralischen Subjekts auch betrachtet, wird hier noch einmal umgesetzt in die Frage des aufrechten Gangs, der Moralität des Subjekts. Diese moralische, und er sagt, das ist gleichgültig, ob das mit Gräueltaten, Kant hat sich nicht, die hat er verabscheut, die Gräueltaten, die da passieren, und hat sie nicht heroisiert, auch nicht die Teilnehmer heroisiert, der Französischen und die Akteure der Französischen Revolution, sondern hat sie als ein geschichtliches Ereignis aufgenommen, von dem er sagt, die Menschen würden das nie wiederholen wollen, aber es prägt sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit ein, unverlierbar. Nicht. Sie vergessen es nicht. Diese Revolution sei, findet doch in den Gemütern aller Zuschauer eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die nahen Enthusiasmen. Und Enthusiasmus ist immer bricht immer die Kausalitäten. Diese moralische einfließende Ursache ist zwiefach, sagte die einfließende Ursache. Erstens die des Rechts, dass ein Volk von anderen Mächten nicht gehindert werden müsse, sich eine bürgerliche Verfassung zu geben, wie sie ihm selbst gut zu sein dünkt. So, bürgerliche Verfassung. Ein Volk gibt sich die bürgerliche Verfassung und nicht die Fürsten geben sie. Dekretieren sie, sondern die Selbstbestimmung des Volkes. Und sich eine Verfassung zu geben, bedeutet, sie Grenzen zu setzen in den beanspruchten individuellen Freiheitsräumen. Das heißt, ein Volk bestimmt darüber, dass die Privateigentümer und die Privatmenschen solche Gesetze finden, die das innergesellschaftliche Leben aller regelt und so etwas wie einen Friedenszustand in der Gesellschaft herstellt, ist für ihn ein wesentlicher Punkt dieses moralischen Affekts, dieses Enthusiasmus. Enthusiasmus benutzt er immer den englischen Wortgebrauch. Zweitens, dieses Zwecks, also bürgerliche Verfassung, zweitens, die des Zwecks, der zugleich Pflicht ist, dass diejenige Verfassung eines Volkes allein an sich rechtlich und moralisch gut sei, welche ihrer Natur nach so beschaffen ist, den Angriffskrieg nach Grundsätzen zu vermeiden. Da hat er natürlich diese Angriffskriege, auch die friderizianischen, das sind alles Kabinettskriege. Da geht es gar nicht darum, um Verteidigung, sondern es geht um einen Plan, also Schlesien zu überfallen, zu okkupieren. Nicht gerade die friderizianische Periode ist bestimmt durch solche Angriffskriege auf vielen, vielen Ebenen. Und er sagt, das ist nur die Konstitutionalisierung einer Gesellschaft verhindert, dass aus eigenem Antrieb Angriffskriege unternommen werden, ist der zweite wichtige. Ich komme gleich. Der zweite Gesichtspunkt, Vermeidung des Angriffskrieges, welche keine andere als die republikanische Verfassung, wenigstens der Idee nach, sein kann, mithin in die Bedingung einzutreten, wodurch der Krieg, der Quell aller Übel und Verderbnis der Sitten, abgehalten und so dem Menschengeschlechte bei aller seiner Gebrechlichkeit der Fortschritt zum Besseren negativ gesichert wird, im Fortschreiten wenigstens nicht gestört zu werden, ist eine Voraussetzung durch die Konstitutionalisierung, also eine republikanische Verfassung, die im Prinzip, er sagt in der Idee nach, Angriffskrieg verbietet. Sie haben alle republikanischen Verfassungen haben auf mehr oder weniger versteckte Weise dieses Verbot. Bitte. Würde Kant denn behaupten, dass dem Fabrikbesitzer oder dem Manufakturbesitzer oder dem Schriftsteller auf deutschen Landen, der jetzt die französische Revolution lobt und für gut befindet, dass dem das empirische Interesse ganz abgeht? Also Interesse gegen moralische Anlage. Das ja. Ist ein bisschen so die. Naja, er würde sagen, was könnte er für ein empirisches Interesse haben, Tadel oder Gefängnis oder das einzuhandeln dafür. Denn er geht ja davon aus, dass also in diesem der Sympathisantenumkreis der französischen Revolution ja so ist, dass das auf das Fürstenwohlwollen keineswegs stößt. Nicht? Also insofern würde er sagen, ein Fabrikant, und das hat es ja gegeben, also es gibt zahllose Beispiele auch von hochgestellten Persönlichkeiten, auch Hardenberg und Stein waren Sympathisanten der Französischen, oder Scharnhorst, nicht Gneisenau, die junge Offiziersgarde, die dann die Reform durchführten in Preußen, sind alle Sympathisanten der Französischen Revolution gewesen und haben gleichsam das, was sie. Also wenn man sie jetzt betrachtet, also diese Reformer, das umgesetzt in Projekte, die die preußische Geschichte der Konstitutionalisierung vorantreiben. Das heißt, haben also mit dazu beigetragen, die preußische Verfassung zu modernisieren. Und das bedeutete eben praktisch die Erbuntertänigkeit und Leibeigenschaft und viele Dinge aufzuheben. Das würde Kant schon als ein Resultat auch dieses Geschichtszeichens sehen, nicht? Also, und nun kann man nicht, also es wäre kasuistisch zu überprüfen, ob sie nicht im Hintergrund also da schon gesehen haben, dass das auch eine Aufstiegsmöglichkeit in den Staatsapparat ist. Auch das ist natürlich nie völlig auszuschließen. Das wirft man ja den 68er vor, dass die also im Hinterkopf schon gehabt haben, dass sie dann in 20 Jahren alle oben sind. Das kann sein, also viele sind es. Aber gedacht hat da bestimmt kaum einer damals daran. Und das ist ja auch gar nicht so schlecht, dass das, das könnte ja viel schlimmer sein. Und also bei Kant spielt das, er spricht immer wieder vom Enthusiasmus der Rechtsbehauptung und des Republikanismus, also auch der Begrenzung der Machtbefugnisse der absolutistischen Souveräne und damit auch der kollektiven Umgestaltung. Und am Ende wird er sagen, es gibt so im Moralischen keinen wirklichen Fortschritt, aber in der Legalität, im Recht. Und er meint, die Rechtsstreitigkeiten werden milder. Die Rechtsstreitigkeiten werden nicht mehr durch Krieg alleine ausgetragen. Und das bezeichnet ja in gewisser Weise auch die Entwicklung der modernen Gesellschaft, die Verrechtlichung eben faktischer Verhältnisse bis hin zur Entstehung von völkerrechtswidrigen Verhaltensweisen. Und so ohnmächtig diese Institutionen immer sein mögen, für Kant ist in seiner kleinen Schrift zum ewigen Frieden der Völkerbund vorgeprägt. Er hat die Vorstellung eines Völkerbundes. Und betrachtet das durchaus als eine Art Pazifizierung gesellschaftlicher Lebensverhältnisse auch und sieht eben in der Französischen Revolution diesen gewalttätigen Anstoß, in dem der Mensch sich auf den Kopf stellt. Also indem er die Verhältnisse nicht nur aufnimmt, die in die hineingeboren wird, sondern dass er selber darüber nachdenkt, etwas tun zu müssen, damit die Welt einen Friedenszustand herstellen kann. Deshalb die folgende Sache, die er dem anfügt, dies also und die Teilnehmung am Guten im Affekt, die Teilnehmung am Guten im Affekt. Der Enthusiasmus. Ob er zwar, weil aller Affekt als ein solcher Tadel verdient, nicht ganz zu billigen ist, gibt doch vermittels dieser Geschichte zu der für die Anthropologie wichtigen Bemerkung Anlass, das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass wahrer Enthusiasmus nur immer aufs Idealische geht. Und zwar rein moralische. Dergleichen der Rechtsbegriff, also das Moralische und Rechtliche, geht immer aufs Idealische, das heißt also weg von der Wirklichkeit oder Umgestaltung der Wirklichkeit, jedenfalls nie in die Wirklichkeit. Und nicht auf den Eigennutz gepfropft zu werden. Sie haben diese ganze Moralphilosophie, das habe ich schon mehrfach betont, als eine Art Opposition gegen den Tauschcharakter unserer Gesellschaft. In Würde, die keinen Preis hat, Würde, die nicht austauschbar ist. Achtung der Menschheit in meiner Person, das sind unwiederholbare und unaustauschbare Blöcke im Menschen selbst, die sich richten gegen dieses Realitätsprinzip des Tausches. Deshalb sagt er das Idealische. Nicht, dass die Menschen im Kopf, ja, dass die menschliche Vernunft sich einbildet in die Wirklichkeit, auf die Wirklichkeit zugeht, sich konfrontiert mit der Wirklichkeit, ist hier einbezogen. Durch Geldbelohnungen, sagt er, konnten die Gegner der Revolutionierenden zu dem Eifer und der Seelengröße nicht gespannt werden, den der bloße Rechtsbegriff in ihnen hervorbrachte. Und selbst der Ehrbegriff des alten kriegerischen Adels, ein Analogon des Enthusiasmus, verschwand vor den Waffen derer, welche das Recht des Volkes, wozu sie gehörten, ins Auge gefasst hatten. Man spricht von einem Enthusiasmus der Rechtsbehauptung. Und hat hier im Auge natürlich die katastrophalen Niederlagen der Koalitionsheere. Einschließlich dessen, was Goethe in der Kampagne in Frankreich beschreibt, wo er sagt, also alles war arrangiert auf Sieg, also in der Begleitung des Herzogs von Weimar. Alles war auf Sieg abgestellt. Man wusste gar nicht, diese Sans-Culottes, nicht? Diese ohne Hosen traten da in Scharen auf, Levé en masse, und sind verachtet worden von den Aristokraten und von den Offizieren mit Standesehre und erlitten eine ganz fürchterliche Niederlage. Und Goethe dann einige Trostlieder anstimmte und den abziehenden und gedemütigten Leuten sagte, dass ihr seid Zeugen großer Ereignisse, nicht von hier und heute geht ein neues Kapitel der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen, was kein großer Trost für sie gewesen ist. Aber immerhin, Goethe hat begriffen, dass da genau das passiert ist, was Kant hier beschreibt. Dass diese Revolutionsheere viel weniger ausgestattet, viel weniger ausgebildet, überhaupt keine militärische Ordnung siegreich dann über Europa zogen, als Verteidiger zunächst. Als Verteidiger. Denn diese Koalitionsheere, Herzog von Braunschweig als Anführer, sind ausgeschickt worden, in Paris einzumarschieren. Ein Geschichtszeichen, das eine solche moralische Wende herbeiführt auf mehreren Ebenen. Kant geht es auch darum zu fragen, wenn ich dann nicht weiß, was die moralische Anlage ist, ich kann es ja nicht wissen. Es entzieht sich meiner Erkenntnis. Deshalb kann ich auch nicht genau die Beziehung des moralischen Motivs, der Achtung vor dem Gesetz, kann ich nicht in eine nachprüfbare Kausalbeziehung zu dem Ergebnis dieser Handlung bringen. Ob diese Handlung wirklich moralisch ist. Wenn mir das verschlossen ist, dann muss ich die Frage stellen, wie komme ich denn überhaupt auf das Problem, ob vielleicht auch so etwas wie eine Gattungsanlage zum Besseren da ist und nicht nur eine individuelle Anlage. Wir wissen, individuell wissen wir, die Menschen können gegen ihre Interessen und gegen das verstoßen, was ihnen aufgezwungen werden soll von außen. Sie können aus Freiheit handeln. Und selbst dem kompetentesten Psychologen wird es nicht gelingen, bestimmte Handlungen aus der Kausalität der Verhältnisse abzuleiten. Aber hier ist die Gattungsfrage gestellt. Hier ist ein kollektives Ereignis benannt und die Wirkungen dieses kollektiven Ereignisses auf die Möglichkeit einer solchen gattungsgeschichtlichen Veränderung. Und er spricht hier vom Moralischen auch, obwohl eben in vielen Punkten der normative Gehalt des Juridischen, also der Rechtsverhältnisse, ihm an diesem Punkt näher liegt. Nicht? Also das Juridische eben als die Bestimmung der Regeln äußeren Handels. Aber es ist nicht zufällig bei Kant, dass hier auch das Moralische ins Spiel kommt. Mit anderen Worten, die kantische Moralphilosophie in ihrer Substanz hängt ab von einem substanziellen Vernunftbegriff, wie er geprägt ist im Umkreis des revolutionären Bürgertums. Des revolutionären Bürgertums mit der Entschiedenheit der inneren Kräfte dieses Bürgertums, eine Welt nach ihrem Bilde zu schaffen und nicht sich in den Traditionen der alten Ständegesellschaft zu bewegen. Das heißt, die individuell unterstellte angenommene Autonomie des Einzelnen auch als eine kollektive Autonomie der ganzen Gesellschaft zu betrachten. Was das moralische Gesetz, der kategorische Imperativ für das Individuum ist, ist die Verfassung für das Kollektiv. Die Konstitution, die Konstitutionalisierung, nicht? Die republikanische Verfassung, kann man sagen, ist das moralische Gesetz des Bürgertums. Und da dieses moralische Gesetz juridische Form hat, bezeichnet es den Umkreis sanktionierter, verbotener, erlaubter äußerer Handlungen. Es ist auch ein Erlaubnisgesetz, wie Kant sagt. Es ist mit Verboten und Erlaubnissen und Geboten geknüpft in kollektiven Zusammenhängen. Also Moralisierung der Welt im Sinne des zum Besseren hin entwickeln bedeutet in der äußeren Welt für Kant die Entwicklung einer republikanischen Verfassung. Und das ist eine Verfassung, die auf Beteiligung der Bürger gestellt ist und damit den Grund für Selbstverpflichtungen der Einzelnen hat. Das heißt, nur in dem Maße, wie Pflichtenkataloge nicht mehr äußerlich sind, sondern in den Menschen hinein genommen werden, nur in dem Maße sind sie auch bereit, sich mit einer besonderen Kraft, mit diesem Enthusiasmus der Rechtsbehauptung zu betätigen. Der Enthusiasmus der Rechtsbehauptung kommt daher, dass es das eigene Recht ist und nicht das Recht des Fürsten. Die Fürstenheere kämpfen für einen anderen. Nicht die Revolutionsheere kämpfen für das eigene Recht, das Selbstbestimmungsrecht. Und er sagt, die Kraft ist ungeheuer viel größer als die Ehre, mit der die alten Garden erzogen werden. Und man kann sagen, dass noch die napoleonischen Eroberungskriege alle etwas von dem revolutionären Enthusiasmus zehren, der dann allerdings immer stärker ausgebrannt ist, je weiter die Bauernheere von ihren Höfen, von dem, was sie eigentlich verteidigen wollten, entfernt sind. Und in Russland hört es dann auf. Es erkennt kein französischer Bauer mehr die Notwendigkeit, seinen Bauernhof an der Beresina zu verteidigen. Und deshalb ist die Niederlage auch eine der Entfernung von dem, was hier Kant die Rechtsbehauptung, die eigene republikanische Freiheit ist. Ich glaube, das ist keine unzulässige Verlängerung dieser Argumentation. Die Französische Revolution als ein solcher Träger der Verhältnisse, in denen sich Fortschritt, moralische Besserung, Juridifizierung der Welt abzeichnen, wirft einen, ja, ist erkennbar in vielen solchen gebrochenen Auseinandersetzungen mit Moral im 19. Jahrhundert, wo ja diese Frage des revolutionären Aufbruchs immer stärker verknüpft ist mit Befreiungsbewegungen, die ganz anderer Herkunft sind. Also mit dem Entstehen des Proletariats entsteht auch eine andere Dimension ethischer Fragestellungen. Nicht? Kant hat den Freien, den Besitzbürger im Auge, der Besitzbürger, der sein eigener Herr ist, der für ihn ist schon der Bourgeois die Grundlage des Citoyens, des freien Bürgers. Und die Substanz des Eigentums ist ein wesentliches Element auch für das mögliche Stimmrecht im Gemeinwesen. Er ist der Bürger, auch in seiner Moralität. Das wird jetzt ja immer stärker in Frage gestellt in dem Maße, wie eine neue Klasse in der Geschichte auftaucht. Und Sie haben diese Bewegung der Verelende, der Miserable, schon früher, Sie haben das schon bei Babeuf, also in der Verschwörung des Babeuf, schon während der Französischen Revolution, zum Teil auch in den jakobinischen Bewegungen haben Sie radikale soziale Strömungen, in denen eine andere Ethik schon formuliert wird, eine Ethik, die gegen die freie Verwendung des Privateigentums geht. Gerade der Jakobinismus ist eine Bewegung der Sozialbindung des Eigentums. In der letzten Verfassung, im letzten Verfassungsentwurf von Robespierre 1794, kurz vor seiner Hinrichtung, finden sich ganz klare sozialstaatliche Eingrenzungen der Wirksamkeit des Privateigentums. Das ist einer der Gründe für seinen Sturz. Aber es ist keine wirkliche große Bewegung, sondern es sind die Verelenden und es sind die Intellektuellen, die Philosophen, ja auch die Revolutionäre, die sich als Beauftragte dieser zu kurz gekommenen verstehen. Das hört Mitte der 30er, 40er Jahre auf. Hier wächst eine Klasse des Proletariats heran. Wir haben also die Chartisten in England, die Hunderttausende auf die Beine bringen bei öffentlichen Versammlungen. Und Charta ist also eine Art Verfassung der Arbeitenden, die hier vorgeschlagen wird. Deshalb nennen sie sich auch Chartisten. Das heißt, hier wacht auch ein neues moralisches Bewusstsein heran und wird auch formuliert. und wird insbesondere formuliert auch in dem, was wir Linkshegelianismus nennen. Das heißt also eine hegelianische Schule der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, zu denen Marx gehört, zu denen Bruno Bauer gehört, zu denen Stirner gehört, viele, die aus dem Hegelschen Werk, nicht zuletzt aus der Rechtsphilosophie, kritische Dimensionen herausnehmen und sie auf die sozialen Verhältnisse oder auf Religion, wie bei Bruno Bauer, anwenden. Und in dieser Zeit entsteht auch die Schrift von Marx zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, in der zum ersten Mal ein anderer kategorischer Imperativ formuliert wird, der sich gründet auf den Ausbeutungsblick, den das Bürgertum auf die Gesellschaft wirft und gegen den eine solche Position Einspruch erhebt. Ich darf Ihnen aus der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie diese Position einmal erläutern. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Und das sind diese bekannten Worte. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert. Und ad hominem bedeutet, sobald sie die wirklichen Lebensinteressen und Lebensverhältnisse der Menschen wahrnimmt. Also sich sättigt auch mit dem Erfahrungsgehalt wirklicher Menschen, ad hominem, und nicht abstrakt ist auf den Menschen, auf die Menschen bezogen. Sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Hier haben Sie nun diese ganze Feuerbachsche Wendung drin, die Anthropologie von Feuerbach, auf die sich Marx und Engels auch beziehen, besteht ja darin, dass der Mensch eben als ein Lebewesen getrennt wird aus seinen religiösen Schöpfungsmythen. Und gesagt wird, die Umgestaltung der Welt muss mit dem wirklichen Menschen beginnen. Gegenüber den idealistischen Konstruktionen, die damals gang und gäbe sind, ist das eine Aufklärungsposition, auf die sich Marx und Engels beziehen. Sie schreiben zu dieser Zeit, wir waren momentan alle Feuerbachianer. Feuerbach im Wesen des Christentums hat einen großen Einfluss auf diese linkshegelianische Position, obwohl Feuerbach selber den gesellschaftskritischen Schritt nicht wagt. Das heißt also aus dieser Anthropologie nicht die Dimension, also von in die Dimension von Klassenauseinandersetzungen, Klassenkritik kommt. Also an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Der evidente Beweis für den Radikalismus der deutschen Theorie, also für ihre praktische Energie, ist die Ausgang von der entschiedenen positiven Aufhebung der Religion. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für die Menschen sei. Ja, das ist Feuerbach. Auch in der wörtlichen Formulierung. Nicht für den Menschen ist das höchste Wesen der Mensch, nicht Gott. Der Mensch schuf Gott und nicht umgekehrt. ist die Parole von Feuerbach. Nur, ich meine, in so einem aufgeklärten Zeitalter, wie wir heute sind, ist das nicht mehr spektakulär. Damals war es ungeheuer brisant, eine solche Religionskritik zu üben, weil eben alles in diesem staatlichen Zusammenhang war religiös geprägt und hatte religiöse Hoheitssymbole. Und deshalb ist eine solche Religionskritik von ungeheurer politischer Wirksamkeit gewesen. Natürlich sind die auch alle verfolgt worden oder nicht, haben keine akademischen Karrieren bekommen und so weiter. Also die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Der kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzustoßen, da haben Sie einen ganz neuen kategorischen Imperativ. Es ist gleichsam das Sollen, die Welt umzugestalten. Es ist Kant nicht ganz fremd, aber es bezieht sich ausdrücklich eben auf die Ausgeschlossenen, die Geknechteten, die Verlassenen, die Verachteten, die Erniedrigten. Es nimmt gleichzeitig christliche Positionen auf, nicht die Erniedrigten, die Geknechteten, Verlassenen, Verächtlichen und Verachteten. Das heißt, Marx formuliert hier einen kategorischen Imperativ, der auf gesellschaftliche Praxis geht. Handle so, dass du in deinem Handeln Verhältnisse herstellst, die es den Menschen ermöglichen, kein geknechtetes, erniedrigtes, verlassenes Wesen zu sein. Das bedeutet Radikalität für Marx. Das bedeutet, das Übel an der Wurzel zu fassen. Radix, die Wurzel. Und das ist auch sein Begriff von Radikalität geblieben. Und wer ihn anders verwendet hat, hat ihn jedenfalls nicht im Marxischen Sinne verwendet. Radikal für Marx bedeutete immer, sich auf die Wurzeln einzulassen. Auch nicht auf den Scheinindividualismus von einzelnen Menschen, sondern auf das Wurzelgeflecht, in dem der Mensch hängt und von dem er bestimmt ist. Und das übrigens auch für ihn, für seine Identität und seine Ausdrucksmöglichkeiten entscheidende Bedeutung hat. Und von dem man nicht einfach gelöst werden kann, wenn man nicht verlieren will, was das ausdrückt, sondern dass man nur umformen kann, dass man besser gestalten kann, dass man vergesellschaften kann im Sinne der Veränderung und der Erweiterung seiner kollektiven Beziehungen, das man aber nicht verlassen kann. Radikalität ist nicht das Formulieren von Parolen und Programmen. Marx hat Programme immer gehasst. Und das Gotha-Programm von 1875 ist schwer beschädigt worden durch ihn. Nicht fast kein einziger Satz in diesem Gotha-Programm, der Vereinigungsprogramm der beiden Teile der Sozialdemokratie, weil diese programmatischen Vereinfachungen für ihn alle bedeuteten eine Wortradikalität, die mit den wirklichen Verhältnissen nicht übereinstimmt. Aber er nimmt hier bewusst das kantische Wort, den kantischen Begriff des kategorischen Imperativs, des unbedingten Imperativs, nicht des hypothetischen Imperativs, aber wendet es ganz anders. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann, als durch den Ausdruck eines eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer: arme Hunde, man will euch wie Menschen behandeln. Selbst historisch, durch Hundesteuer, ja. Selbst historisch hat die theoretische Emanzipation eine spezifisch praktische Bedeutung für Deutschland und so weiter. Das ist nicht so wichtig. Also ist es die Entstehung der Arbeiterbewegung, die eine neue Form der Moralität und der Umdefinition des kategorischen Imperativs bewirkt. Und wir haben dann sehr viele Theorien im Verlauf der europäischen Arbeiterbewegung, die sich sehr stark an Kant orientieren. Das ist hier in Deutschland Leonard Nelson, ein Göttinger Professor, der sehr stark mit der praktischen Vernunft von Kant gearbeitet hat, um seine Form des Sozialismus zu begründen. Oder wir haben in Österreich der Austromarxismus operiert sehr stark mit kantischen Kategorien. Manchmal sind diese kantischen Kategorien, wie bei Eduard Bernstein, auch gegen Marx gerichtet. Weil Bernstein sagt, auch aus der konsequenten Analyse der bestehenden Verhältnisse ist nicht abzuleiten, wie der Einzelne handeln solle. Deshalb wendet sich Bernstein und wenden sich viele der Sozialdemokraten der damaligen Zeit auch dagegen, dass man gleichsam aus einer marxistischen Analyse herauslesen könne, wie der Einzelne zu handeln habe. Und sie wenden sich auch gegen die bloße Kollektivierung von Sollensvorschriften. Mit Recht. Denn wenn man sagt, die Klasse handelt und Klassenhandeln ist moralisches Handeln, wer definiert, was Klassenhandeln ist? Und da haben wir die größten Perversionen in der Geschichte der Arbeiterbewegung, dass Zentralkomitees mittelmäßigster Struktur sagen, was moralisch ist und was nicht moralisch ist, was Klassenmoral ist und was der Klassenmoral widerspricht. Das heißt, der Rückgang auf Kant ist auch eine Art Sicherheit für viele Sozialisten. Sich zu vergewissern, dass die Analyse der Verhältnisse, auch der Klassenverhältnisse, nicht ausreicht, sich so zu verhalten, dass die Achtung des anderen einbezogen wird in das eigene Handeln. Und sie nehmen zurück, sie nehmen wieder auf, was Kant gesagt, behandle, also handle so, dass du Menschen nie bloß als Mittel behandelst. Das ist im Stalinismus völlig zerbrochen und eben auch in anderen sozialistischen Gebilden, insbesondere avantgardistischer Art, als bürgerliches Vorurteil diskriminiert worden, sich entsprechend solcher Maximen des kategorischen Imperativs zu verhalten. Hier haben wir in der Arbeiterbewegung eine Art Globalanforderung, Ethik umzuformulieren, aber doch so, dass die individualistische Komponente der Persönlichkeitsmoral Kants erweitert, aber nicht beseitigt wird. Ich glaube, das ist in solchen Moralkonzeptionen immer wichtig, dass man nicht in den Konzeptionen meint, dass die vorherige schlechter sei als die nachfolgende, sondern wenn, dann muss man gerade in diesen Bereichen aufbewahren und eine Art Gleichzeitigkeit der Probleme herstellen. Wir haben es heute mit vielen Elementen zu tun, die wichtig wären, erklärt zu werden durch die aristotelische Ethik, also eine Gemeinwesenbezogenheit der Ethik, viel stärker als die individualistischen Ethiken, die es gibt. Aber davon abgesehen, gibt es hier also neue Herausforderungen einer Ethik kollektiver Bestimmungen, die gleichwohl nicht überflüssig macht, das, was die Verantwortung des Einzelnen unabdingbar macht, weil Ethik immer im letzten Punkt Entscheidungsdimension eines als frei unterstellten Subjekts ist, eines als frei unterstellten Subjekts. Denn für Kant ist Freiheit ein Postulat und kein Beweisstück. Aber er sagt, also Freiheit ist die Ratio essendi, der Seinsgrund des moralischen Gesetzes. Und das moralische Gesetz ist die Ratio cognoscendi, der Freiheit. Weil wir ein moralisches Gesetz haben, können wir jetzt rückschließen, dass es so etwas wie Freiheit gibt. Wir können es nicht beweisen, aber es ist ein Hinweis da. Die Ratio cognoscendi, sagt er deshalb. Der Erkenntnisgrund. Also das moralische Gesetz ist der Erkenntnisgrund der Freiheit. Aber der Freiheit fehlt der zweite Stamm der Erkenntnis. Wir können sie nicht so richtig sehen. Wir können sie in Produkten erkennen, dann ist aber wieder ein Grad von Unfreiheit mitbeteiligt in der Freiheit. Wir haben nicht, wir wissen nicht wirklich, was in uns ganz frei ist und was bedingt ist. Deshalb sagt er, streiten wir uns gar nicht darüber, ob wir das nur beweisen können oder nicht, aber es ist ein Postulat der Vernunft, ein Vernunftpostulat. Wir können auch nicht beweisen, ob es Gott gibt oder nicht, aber es ist ein Postulat der reinen Vernunft, deshalb die Toleranz gegenüber denjenigen, die das haben, brauchen, muss gegeben sein, aber das Bedürfnis nach Gott ist kein Beweis seiner Existenz. Wir wissen es nicht. Und mit der Unsterblichkeit im dritten Postulat ähnlich. Was ist es jetzt, was in der Frankfurter Schule diese Überlegungen zur Freiheit und zur Moralität erregen? Was ist der geschichtliche Hintergrund einer Neudefinition dessen, was Moral ist? Natürlich ist auch hier bei Horkheimer und Adorno und eigentlich bei allen Mitgliedern der Frankfurter Schule unangetastet jene Moralvorstellung, die sich auf die individuelle Verantwortung bezieht. Aber gerade die Kritik daran, dass die Menschen in ihren Verhältnissen doch mit undurchschauten Abhängigkeiten zu zu tun haben. In Gedanken mit Ideologien, also was die Denkkonstruktion betrifft, die Verwobenheit von wahrem und falschem Bewusstsein. In den psychischen Prozessen der eigenen Identitätsfindung, der Ich-Bildung mit vielfachen Blockaden der autonomen Urteilsfähigkeit, also verwickelt sind in dieser Gesellschaft, wird die Frage immer dringender, was ist denn das Neue an der Moralität oder am Begriff der Moralität, was durch die Veränderung der Welt angestoßen wird? Und in der negativen Dialektik versucht Adorno, das zu umschreiben, man kann sagen, zu umkreisen, was das Problem der Moral heute sein könnte. Und er sagt, Hitler hat den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln wäre Frevel. An ihm lässt leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich fühlen. Leibhaft, weil es der praktisch gewordene Abscheu vor dem unerträglichen physischen Schmerz ist, dem die Individuen ausgesetzt sind, auch nachdem Individualität als geistige Reflexionsform zu verschwinden sich anschickt, nur im ungeschminkt materialistischen Motiv überlebt Moral, sagt Adorno. Der Gang der Geschichte nötigt das zum Materialismus, was traditionell sein unvermittelter Gegensatz war, die Metaphysik. Das ist auch in dem Abschnitt Meditationen zur Metaphysik. Nur das ungeschminkt Materialistische nötigt, bewahrt das Motiv Moral. Was heißt das? Adorno sagt, wir leben in einem nachmetaphysischen Zeitalter. Das erfasst gewiss auch die Substanzvorstellung von praktischer Vernunft. Ebenso gewiss ist, dass wir naturrechtliche oder schöpfungsmythische Verankerungen nicht mehr glaubhaft machen können. Gewiss gibt es Menschen, die auf allen diesen Ebenen ihre Orientierungen und Verankerungen haben. Aber die Entmythologisierung hat eben doch auch diese Sicherheitsversprechen, die in der traditionellen Metaphysik, in der traditionellen Religion, ja, in den traditionellen Mythen lagen, in Frage gestellt. Was ist jetzt für die Menschen das, was sie herausfordern könnte, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, so dass sie sogar einem anderen zumuten, verhalte dich so. Oder dass sie wenigstens eine Regel daraus machen könnten. Und Adorno bezieht sich hier ganz ähnlich wie Kant auf ein Geschichtszeichen. Es ist bei weitem blutiger als das, worauf Kant sich vollzieht. Es ist vor allen Dingen irrationaler. Die Vernichtung von Menschen aus rassischen Gründen, aus Gründen, die so meist auch gar keinen ökonomischen Zweck haben, obwohl die Opfer ausgebeutet werden, aber gemessen an den Kosten des Verwaltungsaufwandes, sie zu vernichten. Was ist das für ein Ereignis? Wie stürzt hier alles, was wir unter Moralität verstanden haben, zusammen? Für die Einzelnen, für die Täter, für die Opfer, für alle. Deshalb meint er, das zu begründen, ist ein Frevel an den Opfern. Sagen, das zu begründen, würde so etwas bedeuten wie, wir nehmen das als Anlass, um jetzt eine Ethik aufzubauen, an der Erfahrung oder am Schmerz, an den Opfern. Sagt, das ist ein intellektueller Vorgang, ja, als Frevel. Was ist Frevel? Also etwas verletzt, ein Tabu wird verletzt. Es reicht nicht dran an die wirkliche, an das wirkliche Ereignis, wenn ich das begründe und darauf einen kategorischen Imperativ stütze. So wenig begründet ist auch der kategorische Imperativ Kants. Er sagt, das ist ein Faktum der Vernunft. Schluss. Das weiß ich nicht. Das ist so. Das ist ein Faktum. Faktum der Vernunft. Allerdings ein empirisches Faktum. Das ist eine Gegebenheit der Vernunft. So eine Gegebenheit hier in der Erfahrung dessen, was die Menschen imstande ihrer Unfreiheit aus sich heraus machen können, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, erweitert den moralischen Aspekt des Individuums zu einer Frage auf die Gesamtgesellschaft. Natürlich ist Auschwitz nicht für Adorno nicht, für Horkheimer nicht, für die anderen Mitglieder der Frankfurter Schule nicht ein Zufall, nichts Kontingentes, Kontingere, Hinzukommendes, ein Zufall, der so nicht wieder erscheint, sondern hat eine eigene Logik, wie wir gesehen haben, beginnend mit einem bestimmten Begriff von Rationalität, von Ich-Bildung, von Versagung, von Schmerz, von Selbstopfer und der Neigung, ein Selbstopfer zu kompensieren durch die Opferung anderer. Je mehr Verdrängung im Innern, desto mehr Projektion auf den anderen. Je deutlicher die Arbeits- und Liebesfähigkeit im Sinne Freuds gebrochen ist, desto stärker die möglichen Aggressionen auf die anderen. Das heißt, viele Dinge spielen hier eine Rolle, in denen Adorno jetzt um die Frage kreist, wie ist denn heute Moral überhaupt noch zu begründen? Was sollen wir denn tun? Was geht über den Einzelnen hinaus? Was sollen wir tun, außer dass wir, du sollst nicht töten, sagen, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst Vater und Mutter ehren? Was geht über den Dekalog hinaus an geschichtliche Erfahrung in das, was heute der kategorische Imperativ sein könnte? Da werde ich in der nächsten Sitzung noch einmal ansetzen und dann zur Frage der Erziehung und des Lernens übergehen, weil das ist der wichtige Punkt, auf den Adorno dann kommt. Erziehung nach Auschwitz, Moral nach Auschwitz gewiss, aber Erziehung und Lernen. Wie ist Aufarbeitung der Vergangenheit zu bewerkstelligen? Was bedeutet das überhaupt, Aufarbeitung der Vergangenheit? Der Begriff stammt auch von ihm. Aufarbeitung der kollektiven Brüche im Individuum und in der Gesellschaft. Herstellung von Trauer und Erinnerungsfähigkeit sind dann sehr weite praktische Felder für Adorno, in dem sichtbar wird, dass keineswegs die negative Dialektik etwas ist, was diese Ebene, diese positive Gestaltungsebene offen lässt, sondern im Gegenteil, wer daran anknüpft, gleichsam ein weites Feld der Erweiterung eben dieser Frankfurter Schule hat. Nur wer auf irgendwelche metaphysischen Kuriositäten wartet, auf Gottsuchertum oder auf das, was Axel Honneth immer vermisst, das Soziale fehlt bei Adorno, der wird enttäuscht sein. Das ist nicht da. Aber es ist etwas ganz anderes da, also viel weiter in die Zukunft gehendes, zum Beispiel die Bestimmung dessen, was Lernprozesse sind und was Erziehung zu sein hat und wie Identitätsbildung sich gestaltet und wie eben ein Gemeinwesen einigermaßen befriedigter Art auszusehen hat. Das sind doch Komponenten dieser Fragestellungen, die über das bloß Individuelle weit hinausgehen und auch einen Horizont der Weiterarbeit eröffnen. So, vielen Dank.